Michael, flüsterte sie fragend in die Stille des Schlafzimmers. Ihre Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Durch das Fenster schien vereinzelt das kalte Mondlicht und erhellte nur spärlich den Raum. Verdammte Nachtvorhänge, fluchte sie und verwünschte den Tag, an dem sie sich dazu überreden lassen hat, in fast völliger Dunkelheit zu schlafen. Erste Schatten und Umrisse des Mobiliars waren zu erkennen. Alles schien wie immer. Mit einem Unterschied. Michael, der Mann, mit dem sie erst seit wenigen Wochen verheiratet war, schien verschwunden. »Ich gebe ihm eine halbe Stunde«, schwor sich Manuela, legte sich zurück ins Bett und schlief auf der Stelle ein.